Nach mehrtägiger Bahnfahrt kam dann für die jungen Rekruten der erste große Fußmarsch. Die Division hatte nur 10 Panjewagen mit struppigen Gäulen zum Bahnhof geschickt und auf denen war nur Platz für Waffen und Gerät. Nach 10 Kilometern Marsch war die Schlange der Nachzügler bereits 2 Kilometer zurück. Und während der zweiten Etappe fingen die jungen Soldaten dann an, ihre Tornister auf die Panjewagen zu werfen. Und die Kutscher fluchten und hatten Angst, die kleinen, zähen Russenpferde würden nicht durchhalten. Nach einer Weile lagen die ersten Tornister am Wegesrand. Wir waren in einem Gebiet, in dem jede Nacht mit Angriffen der Partisanen zu rechnen war. Wir rückten in die Bauernhäuser ein. Die Russen schliefen in den Scheunen und überließen uns die Stuben, in denen die Wanzen in hellen Scharen über uns herfielen. Mitten in der Nacht gab es den üblichen Feuerzauber. Gegen Morgen herrschte dann Ruhe. Am nördlichen Dorfrand lagen tote Russen. Dann ging es wieder weiter. Die Panjefahrzeuge an der Spitze, das erfahrene Personal bildete die Vorhut. Die Rekruten folgten mit Abstand. Mit der Drohung im Genick, wer Gepäck abwirft, kommt vor ein Kriegsgericht. Und auf einmal ging, was am Vortag nicht möglich gewesen war.